Willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Ich bin Fleming. Und ich bin Katharina. Und wo ist Oliver? Der hat nicht gegen ein Deichkind-Ticket eingetauscht. Tragisch. Na gut, dann machen wir doch einfach so weiter. Heute haben wir wieder ein volles Programm. Zum Zerbersten gefüllt. Ja, nach dem megamäßigen, epischen Triple vom letzten Mal. Das ist wahrscheinlich erst nächstes Jahr Weihnachten komplett online sein wird. Ja. Nein. Wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich schon online. Hoffentlich. Ja, aber heute besprechen wir drei Filme. Zuerst legen wir los mit Planes, Trains and Automobiles, auch bekannt als Ein Ticket für zwei im deutschsprachigen Raum. Dann geht's weiter mit Edward's Plan 9 from Outer Space. Und wir beenden das Ganze mit The Meaning of Life. Monty Python, genau. Also dreimal Film, dreimal Spaß. Fangen wir mit dem ersten an, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Da hätte ich mich gleich raus, da war ich nicht da. Da fängt ja gut an hier mit dir. Optimal. Ja, wir könnten damit anfangen, ihn zusammenzufassen. Wir haben hier eine typische Buddy-Komödie. Ja? Zwei Typen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, stranden aufgrund schlechter Wetterverhältnisse irgendwo, wo sie nicht stranden wollen, und müssen dann quer durch die Vereinigten Staaten nach Hause. Und müssen dann weiter mit dem Zügen. Zug und Autos. Damit haben wir den Titel jetzt hinreichend erklärt. Ja, ein Ticket für zwei. Den Titel haben wir gut erklärt. Ja, zwei sind es ja auch. Ja, klar. Und sie teilen sich, eigentlich teilen sie sich mehrere Tickets, deswegen ist das wieder ein ganz komischer deutscher Filmtitel. Ja. Also Planes, sie fliegen ja auch nur mit einem Plane. Also ist das ja, aber ein... sie fliegen ja mit, jeder hat ein Ticket für das Flugzeug. Ja. Soweit schon. Also sie haben mehrere Tickets. Ja. Ja, gut. Also nicht ein Ticket für zwei, es sind viele Tickets für zwei. Ja, aber nachher sind sie ja tatsächlich aufeinander angewiesen. Darum geht es ja eigentlich. Die teilen sich ja nachher ein Schicksal, wenn auch nicht ein Ticket. Ja, so übertragen macht das vielleicht Sinn. Weil im Grunde müsste es heißen Plane, Train and Automobiles. Wieso, die fahren auch noch mit einem, oder? Ach, die fahren auch mit dem Taxi. Die fahren mit dem Taxi? Wo fahren sie mit dem Taxi? Beim Taxi fahren sie zum Hotel. Also die, ach ja, aber die fahren auch mit zwei Zügen, weil sie nachher in Chicago auch nochmal mit einem Zug weiterfahren. Also war mehr so eine Art, wie sagt man? Straßenbahn. So eine Art Straßenbahn. Aber da kann ich also im Grunde müsste es heißen Plane, Train, Streetcars and Automobiles. Das ist gut. Das gefällt mir. Werde ich mal vorschlagen für die nächste DVD-Veröffentlichung. Sehr gut, mach das mal. Völlig unabhängig davon finde ich den Film ziemlich lustig. Ja, ich auch. Wir haben noch nicht gesagt, wer da eigentlich jetzt die Hauptrollen spielt. Neil Page wird verkörpert von Steve Martin, der an diesem Punkt seiner Karriere noch lustig war. Und John Candy spielt Dale Griffith, sein Reisebegleiter. Ja, sehr unfreiwilligen Reisebegleiter, muss man ja sagen. Weil Neil Page ist ja unfreiwilliger als der andere, ne? Ja, das stimmt. Der andere hat das ja, nimmt das ja irgendwie sehr dankend an, irgendwie, diese Situation. Neil möchte sich ja eigentlich den ganzen Film über einfach loseisen von dieser Situation. Ja, und ich denke auch dadurch entsteht ja der Humor in dem Film, dass die Charaktere völlig unterschiedlich voneinander sind und auch unterschiedliche Ziele verfolgen, obwohl sie beide nach Chicago wollen. Ja, ich denke, dass durch diese Disharmonie entsteht das, was für den Zuschauer witzig ist. Ja, also erstmal der Unterschied im Charakter natürlich. Also Steve Martin spielt ja wie immer so ein bisschen den glattgebügelten, feingeschniegelten Spießer. Spießer, genau. Der Spießer mit einem Herz aus Gold, das er nicht so richtig rausbringen auf kann. Dem Ärmel trägt, ja, genau. Ja. Und John Candy spielt auch so einen für ihn eigentlich typischen Charakter. Ja, so ein Kauz. Ja, also einen sympathischen Kauz, den man eigentlich erst in dem Moment als störend empfindet, wie man viel Zeit mit ihm verbringen muss. Ich glaube, dass Neil Page ihn auch schon gleich am Anfang störend findet, wenn er ihm das Taxi wegschnappt. Ja, zuerst stolpert er über seinen Koffer. Das ist ja schon, ja, der, das erste. Ist schon der erste. Mist. Also das ist aber auch ein böser Koffer. Ne? Also, das ist ja mehr so eine Seemannskiste da. Aber ziemlich robust. Die macht viel mit. Ja, er schnappt ihm sein Taxi weg und damit beginnt der Trip. Ich finde es halt auch schön, dass es so ein klassisches Road-Movie ist im Grunde. Ein Road-Movie, wo es halt weniger darum geht. Es ist halt nicht dieses Freiheitsgefühl, das damit konstituiert wird. Sondern es ist halt es ist quasi das Gegenteil. Die sind ja beide in der Situation gefangen und sind Getriebene irgendwie, in ihrem Versuch nach Hause zu kommen. Ja, es wird weniger das Interne durch das Externe so ausgedrückt. Sonst hat man es ja irgendwie ziemlich oft, dass so ein Film wie Easy Rider oder... Ja, dass es halt so ein Spiegel für das Seelenleben ist. So. Ja, es ist schon eine ziemlich geradlinige Charakterkomödie eigentlich. Ja, aber sehr witzig. Yep. Ja. Ach, irgendwie kann ich das heute nicht. Nee, wir kommen nicht richtig in Schwung. Olli fehlt einfach. Ja, dann lass ihn uns anrufen. Okay. Ja, hallo, hier ist der Oliver. Leider kann ich heute Abend nicht beim Podcast dabei sein, weil ich einen Befehl von ganz unten erhalten habe und ich möchte natürlich auch kurz meinen Senf dazu abgeben, wie mir die Filme gefallen haben. Zunächst dann erst einmal zu Ein Ticket für zwei. Die Buddy-Komödie hat mir sehr gut gefallen, obwohl das Genre der Buddy-Komödie relativ stereotyp und einseitig ausgefallen ist, weil in den letzten Jahren kaum Neuerungen in diesem Genre geschehen sind. Und vieles war für mich in diesem Film eigentlich schon vorhersehbar. Dennoch haben mir die Witze sehr gut gefallen und vor allem Steve Martin und John Candy harmonieren perfekt miteinander. Ja, viel mehr kann ich eigentlich zu Antike für zwei jetzt eigentlich auch nicht sagen. Beim nächsten Film, Play 9 vom Outer Space. Das ist die längste Mailbox, die ich je gehört habe. Danke, Olli. Die Frage bei dem Film gut ist jetzt halt irgendwie auch, worüber man eigentlich wirklich lacht. Also, weil der Film eben auch sehr pathetische Momente hat, die er so dazwischen schiebt. Ja, aber was, und auf was für ein Lachen das ist. Also, es ist ja viel auch Schadenfreude. Man gönnt ja irgendwie dem Charakter von Steve Martin die ganzen... Weil er eben so blasiert ist und so... Also letztendlich spielt er ja meistens so Charaktere, also früher jedenfalls. Heute macht er eigentlich nur den Familienvater und so. Ja. Aber in den 80ern hat er dann auch halt mehr so Charaktere gespielt, wo man halt nicht so genau wusste, ob man aber jetzt... Aber hier ist er auch ein Familienvater. Ja, schon. Ne, ich finde auch, das ist ein Aspekt des Films, der heute nicht mehr so richtig gut... Ach, weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass das dem Film jetzt irgendwie abträglich war. Ich finde das sogar, dass es gibt dem Film was Nachvollziehbares. Also, weil ich sonst würde ich nicht begreifen, warum der so eilig hat. Es wäre auch halb so schlimm, wenn es nicht auf dieses Ende zulaufen würde. Diesen Kitsch am Ende. Das ist ja. Im Prinzip ist es unglaublich kitschig. Also ich finde wirklich, das ist eine stringente Entwicklung, die dazu führt. Und ich finde, dass dieses Ende... Wenn das nicht da gewesen wäre, wäre der Film unabgeschlossen irgendwo. Naja, sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, man hätte das Ende wirklich einfach rauslassen können und... Das sind auch einfach narrative Konventionen, die im Film abgearbeitet werden. Also der Film tut ja nicht irgendwas Neues. Das sind ja alles irgendwie... das ist ja eine völlig konventionelle Komödie irgendwie. Und dieses kitschige Happy End war dann irgendwie abzusehen. Und man hat es auch, glaube ich, erwartet. Nö, würde ich nicht unbedingt sagen, weil Johnny Hughes hat es ja selbst auch schon besser gemacht vorher. Für mich wäre es halt genauso, als wenn die sich im Breakfast Club eine Szene hinten dran geschoben worden wäre, wo sie sich dann am nächsten Tag wieder treffen und sich high-pfeifen und alles voll super ist und im Schulhof einen geilen Dance hinlegen. Und das wäre so für mich das Äquivalent. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Also, wie gesagt, ich glaube, das Ende war unausweichlich und notwendig. Es hätte dem Film nicht geschadet, wenn es weg gewesen wäre, aber da hätten auch einige andere Szenen im Film nicht so sein dürfen, wie sie waren. Aber ich denke auch letztendlich, dass wir uns auf dieses Ende jetzt nicht verständigen können. Also ich glaube, wir sollten das hier an dieser Stelle abhaken. Vielleicht unsere Zuhörer fragen, was sie zu diesem Ende zu sagen haben. Also, wenn ihr jetzt zu diesem Ende irgendwas euch auf der Seele brennt, dann schickt uns eure Gedanken dazu an blickkontakt.bb@live.de. Prinzipiell könnte man vielleicht noch sagen, dass diese Vermischung von den pathetischen Elementen und dem komödiantischen ja auch was ist, was es in Komödien schon sehr lange gibt. Und man könnte sich darüber Gedanken machen, wie das korrespondiert. Also in diesem Film ist es eher so, dass es halt für mich auch also selten funktioniert, wenn es in diese bittere Ecke geht. Aber ich kann es einfach bei dem Film großartig ausblenden, weil es eben auch diesen Roadmovie-Aspekt hat. Ja. Der Weg ist das Ziel praktisch, ne? Mhm. Und der Weg ist immer wieder zum Schreien komisch. Deswegen haut das jetzt ziemlich hin. Aber das gibt ja dann auch so Sachen wie die Chaplin-Filme zum Beispiel, wo das irgendwie mehr ineinander verwoben ist. Ja. Oder hätten wir wieder unsere Diskussion über das Tragische und über das Komische? Über das Tragikomische, ja. Aber wollen wir vielleicht mit dem zweiten Film fortfahren? Was hältst du davon? Finde ich super. Also nicht den Film, aber dass wir damit weitermachen. Ich versuche mal, den kaum vorhandenen Inhalt zusammenzufassen, falls ja, bitte ich das richtig mitbekommen habe. Plan 9 von Outer Space von Ed Wood. Und zwar wollen Außerirdische die Menschheit vernichten, bevor die irgendwas Dummes mit einer Bombe machen. Genau, was war es für eine Bombe? Eine Sauerstoffbombe? Eine Sonnenbombe. Eine Sonnenbombe. Also ich hab diesen Dialog nur zur Hälfte begriffen. Bevor der Mensch in seiner Intelligenz so weit fortschreitet, dass er das ganze Universum mit einer gewissen Bombe vernichten kann, möchten die Außerirdischen diese umbringen und brauchen ungefähr zum Schluss 45 Minuten dazu, um denen das nochmal zu erklären. Und ihre grandiose Idee ist, die Menschen dadurch erstmal umzubringen, dass sie Tote zum Leben erwecken und die auf die Menschheit loslassen. Wobei es im Endeffekt, glaube ich, nur drei sind, die sie wieder zum Leben erwecken, was das Ganze irgendwie bisschen dumm macht. Ja, also es ist, ja. Das fasst den Film eigentlich relativ weit zusammen, außer dass nachher die Außerirdischen nicht gewinnen. Ach, das ist unwichtig. Naja. Oh, Plan 9 from Outer Space. Ja, er wird ja oft als der schlechteste Film aller Zeiten gehandelt. Was natürlich Unsinn ist. Ja, kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Was mir der Film tatsächlich, ich finde, der Film hat unglaublich viel, also hat mich erinnert an diese klassischen Science-Fiction-Geschichten aus 40er Jahren so. Aus den 30er und 20ern, die einfach so unglaublich ambitioniert gedacht sind, aber in ihrer Narration einfach überhaupt nicht mitkommen. Also, kann ich gerade nicht folgen, welche Film meinst du denn? Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, der Titel, der mir jetzt sagt, ist auch aus den 50ern, deswegen bringt das nichts. Also so, ich finde zum Beispiel Krieg der Welten, der Film, ist ja, der basiert ja auf einem Hörspiel aus den 30ern. Und ich finde, da ist eine ähnliche narrative Stringenz drin. Also an diese ganze Alien-Invasion-Welle, die man hatte, ne? Ja, gibt also so viele extrem preisgünstige Produktionen aus der Zeit, die wirklich von einem produktionstechnischen Standpunkt auch nicht so weit über ihn hinausragen. Aber trotzdem ist natürlich ein Edward-Film völlig deutlich als solcher zu erkennen. Ja. Aber ich weiß, was ich eben meinte, ich weiß nicht so genau, was ihn jetzt zum schlechtesten Film aller Zeiten machen soll. Oder zum Kultfilm. Beides kann ich nicht ganz nachvollziehen. Kultfilm kann ich schon nachvollziehen. Also generell kann ich die Edward-Filme als so typische Vertreter dieses Midnight-Cinema-Phänomens. Ich finde, dass da heute noch ziemlich viele so bizarre Elemente drin stecken, die sich einfach nur auf den Charakter dieses Menschen zurückführen lassen. Ja, aber es wiederholt sich so. Ich meine, ich habe beim ersten Mal auch noch drüber gedacht, dass der Hintergrund total öselig aussah, als wäre gemalt, was auch war, ich bin Pappaufsteller, aber ja, beim 20. Mal weiß ich, dass auch, es auch so zum Beispiel, dass diese eine Szene, die immer die Tageszeit switcht, das ist ja genauso ein Ding. Alles, Bela Lugosi. Genau, und Bela Lugosi da durchläuft. Das ist einfach dies. Beim ersten Mal ist das witzig. Beim dritten Mal hat es sogar der letzte Hinterwäldler verstanden. Mhm. Also dann ist der Witz nicht mehr lustig. Dieses Publikum, das den Film als Kultfilm gesehen hat, an Stellen gelacht hat, die einfach völlig normal waren. Einfach nur, weil ja das auch lustig sein musste. Aber trotzdem verstehe ich den Kult darin nicht. Also den kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann ihn verstehen. Ich kann nur nicht die Form verstehen, die das im Laufe der Jahrzehnte angenommen hat. Auch wirklich generell so ein Herabblicken auf diese Form von vermeintlich schlechten Filmen quasi stattgefunden hat. Bei Ed Wood sehe ich das halt genauso. Also ich finde trotzdem, dass Plan 9 einer seiner am wenigsten, also der Film ist nicht so abgefahren wie einige Sachen, die er sonst auch gemacht hat. Also der ist noch einer der Filme, die man am eher so konventionell noch mit anderen Filmen in einen Topf werfen könnte aus der Zeit. Also allein, weil wirklich, wie gesagt, unglaublich viel davon nur aus Exposition besteht. Also nur aus Leuten, die sich unterhalten. Ja. Irgendwo in irgendeinem kleinen Hinterzimmerchen. Ja, warum jetzt gerade der Film so zur Ikone wurde, das liegt wahrscheinlich einfach an der Thematik. Oder daran, dass es sein Baby war. Oder daran, dass da einige Sachen danach quasi, also einige Elemente, wie zum Beispiel dieses Verstecken des halben Gesichts hinterm eigenen Unterarm da. Weißt du, dieses ja. Mit dem Double, das wurde ja zitiert in späteren Filmen. Die auch irgendwie gerne ein bisschen trashig sein wollten. Ja, man kann ja diese Rezeptionsentwicklung auch gar nicht mehr mitdenken ohne Tim Burtons Edward. Das geht einfach nicht mehr. Das weil stimmt. Seit Edward und seit dieser Doku über Edward in den 90ern hat das wieder völlig andere Formen angenommen. Sodass eben auch so wahnsinnig viel über die Hintergründe einfach auch mehr oder weniger im Legendenraum rumschwebt, wovon natürlich sicherlich auch nur die Hälfte irgendwie noch der Realität entspricht. Ja. Aber ich finde Edward wahnsinnig interessant. Also einfach auch, wenn man sich die Materialsituation irgendwie anschaut, also wie er sein Material quasi verarbeitet hat, was er alles verarbeitet hat. In Plan 9 ist das, wie gesagt, fast noch weniger interessant als in vielen anderen Filmen, wie in Land of Lander. Ich fand Plan 9 nicht besonders interessant. Muss ich an dieser Stelle einfach einwerfen, ich wollte dich nie unterbrechen, aber ich kann dem Film nichts Besonderes abgewinnen. Irgendwie, der ist einfach, ich finde den ziemlich gewöhnlich, abgesehen davon, dass er irgendwie billig aussieht, was aber auch nicht woran ich mich auch nicht irgendwie abarbeiten kann. Ich meine, das kann man dem Film verzeihen, dass die Kulisse so billig aussieht. Deswegen verstehe ich diesen Kulthype nicht. Es nutzt sich irgendwann ab. Und am Ende bleibt ein langweiliger Film. Ja, langweilig war auf jeden Fall. Wie gesagt, also so Sachen wie Glenn und Glenda finde ich also nochmal tausendmal interessanter. Und das sind auch mehr so, das ist mehr die Seite von Edward, die auch ziemlich einflussreich war. Also Glenn und Glenda ist zum Beispiel ein riesiger Einfluss gewesen für David Lynch und andere surrealistische Filmemacher. Das ist einfach so eine exzentrische Ader, die Edward hatte, die sich durch sein Schaffen zieht. Ich bin sowieso ziemlich interessiert an Filmen, wo das so eine persönliche Fetische und so auslebt. Ja. Vielleicht leidet der Film dann ein bisschen darunter, dass er einfach so viel Dinge, die er gern hatte oder die ganzen Menschen zusammengepackt hat, unbedingt alle seine Freunde, Vampire fand er toll, musste auch noch mit rein. Einerseits, weil er es vielleicht gerne so hatte, andererseits, weil es vielleicht billig war, er die Mittel nicht hatte. Vielleicht war dann einfach nicht so viel Platz für seine Exzentrik, weil er einfach seine Found-Footage-Sachen auch noch da reingepackt hat und alles zusammen hat. Da hat er irgendeine Story drum gedreht, damit das alles zusammenpasst. Wenn man sich überlegt, dass er also eine experimentelle Note auf jeden Fall hatte, ist der Film halt wirklich am ehesten irgendwie dem Status quo angenähert, also am ehesten noch kommerziell vermarktbar gewesen. Ja. Also es ist so gesehen vielleicht wirklich sein Magnum Opus. Es ist nur die Frage, ob das... was Gutes ist oder was Schlechtes, wenn es um Wood geht. Ja. Ja. Hat er dann auch extrem bizarre Pornos gemacht danach. Interessant. Okay. Sonst noch was zu Plan 9? Es waren auf jeden Fall lange 79 Minuten. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Sinn des Lebens. The Meaning of Life. Monty Python. Immer wieder ein Vergnügen. Kam auch gut an, hatte ich das Gefühl. Kam gut an, war auch gut besucht. Ja. Noch sagen. Und es wurde auch an den richtigen Stellen gelacht. Es gibt halt noch echte Fans auf der Welt. Und ich wusste vorher, was ich gut finden soll. Denn es kam immer, das ist jetzt geil. Das ist grandios. Da habe ich nicht, ich habe das nicht gehört. Mir war es nur, als sie laut mitgesungen haben, war es mir irgendwie im Ohr. Also es ist eben auch ein totaler Kultfilm. Und man könnte auch sagen, er ist ziemlich typisch für Monty Python in dem, was er tut. Ja, aber es ist halt schon wieder so ein Rückblick auf das Gesamtschaffen, würde ich sagen. Weil nachdem sie halt mit Flying Circus durch waren und diese größeren Filme angegangen sind... haben sie sich auf eine ganzheitliche Narration... Ist klar, dass das alles immer noch so ein bisschen episodisch ist, aber so vor allem Sachen wie Leben des Brian sind halt schon also wesentlich... Ja, sie funktionieren auf jeden Fall wie eine Geschichte. Geschichte, ja. Und das ist hier ja, also wobei hier wird ja auch irgendwie, es ist ja was drüber gebaut. Es hat einen roten Faden. Es hat einen roten Faden oder zumindest hat es so eine Art roten Überbau. Ne? Das mit den Fischen ist ja so ein... Ja, aber es sind schon ziemlich raffinierte Überleitungen, finde ich. Auch wenn man den Film mehrmals gesehen hat, finde ich es ziemlich schwierig, so im Nachhinein noch zu rekapitulieren, wie da das eine ins andere greift. Ja. Weil es halt alles so, sind da Geschichten in Geschichten. Es ist alles so ineinander gescrubbelt und so. Und genau, Teil 1 hat ja schon zwei Teile. Ja, ja. Dann kommt Teil 2, danach nochmal zum Beispiel. Ja, ja, es ist alles extrem verworren und ineinander. Da kommt irgendwann der Vorfilm und sprengt den Hauptfilm und das ist ja, also diese... Aber es funktioniert ja trotzdem irgendwie als einzelne Episoden. Ja, klar. Also man kann ja auch einen Sketch daraus nehmen und der wäre immer noch witzig und wäre in sich geschlossen. Klar. Aber sie haben schon viel damit rumgespielt, ihre eigene Narrative immer wieder zu unterwandern und aufzusprengen und allein diese Sache mit dies ist die Mitte des Films. Ja. Wobei ich die Mitte des Films nicht begriffen habe. Wo war denn der Fisch? Welcher Fisch? Wo ist der Fisch? Die suchen doch das... Achso, keine Ahnung, welchen Fisch sie genau suchen. Aber das ist auf jeden Fall die bizarrste Szene des Films, würde ich sagen. Ja, und auch die abwegigste. Also da habe ich auch nicht habe ich nicht begriffen, glaube ich. Vielleicht bin ich da... Vielleicht ging es auch darum. Ja, das denke ich. Da sieht man eben auch viel von Terry Gilliam, glaube ich, durchscheinen. Also von diesen surrealistischen Aspekten, die in Monty Python ja immer irgendwie so ein bisschen mitschwimmen. Haha, wie die Fische. Wenn man aber halt die halt zumindest so in Filmen wie Das Leben des Brian, der mir immer irgendwie als ziemlich gewöhnliche Parodie einfach funktioniert. Ja. Da sind diese extrem bizarren Elemente, sind da eigentlich fast schon... Da gibt es teilweise noch so Einsprengsler, wie die Szene, wo Jesus von Aliens entführt wird. Die finde ich immer noch super. Ja, weil das Ritter der Kokosnuss ist doch auch einfach irgendwie... Hat doch auch, bis auf die Geschichte mit der Kokosnuss, die ja den deutschen Titel gibt, hat der ja auch wenig wahnsinnig surrealistische Momente. Die brechen da teilweise mit der Diegetik, ne? Also wenn zum Beispiel der Zeichner von dem Monster plötzlich einen Herzanfall bekommt und deswegen können die Ritter weitergehen oder irgendwie auch mit diesem, dass die diesen Historiker da einführen oder so. Oder mit diesem Reporter-Team, das da geköpft wird. Ja. Klar, das steckt da auch schon mit drin, ja. Aber es ist halt irgendwie noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben im Sinn des Lebens. Auf jeden Fall. Aber war ja auch ihr letzter Film, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob die geplant hatten, dass das ihr letzter Film ist. Das weiß ich nicht. Ob die, als sie den Film gemacht haben, schon wussten, dass sie sich danach auflösen. Oder ob die den Film gemacht haben und dann gesagt haben, wir lösen uns jetzt auf. Aber die haben sich wegen Graham Chapman aufgelöst, ne? Ja, wegen seinem Alkoholismus. Ich muss ja sagen, ich habe den das erste Mal gesehen und dachte beim Vorfilm, das kann nichts Gutes werden. Und hätte der Vorfilm später nicht noch den Hauptfilm gesprengt, hätte der Vorfilm mir den Film auch zum Teil richtig versaut. Ich finde den Vorfilm ganz, ganz blöd. Ehrlich, ich fand den total witzig. Ich nicht. Also ich finde es auch am lustigsten, dass der Vorfilm den Hauptfilm invasiert. Aber das könnte auch so ein bisschen dazu, weil das auch so formsprengend ist. Ne? Also du siehst so einen Film, denkst, das ist der Anfang des Films. Das Ding geht immer länger und länger und länger und länger. Und du denkst, okay, das muss ja der Film sein. Obwohl es irgendwie der... Plötzlich ist ein Abspann mittendrin. Ja, obwohl es der Inhaltsbeschreibung überhaupt nicht irgendwie zukommt, dann kommt plötzlich ein Abspann. Ja. Dann denkst du, ha! Wenn man es so betrachtet, kann ich das wertschätzen, aber allgemein fand ich das... Ach, ich fand die sehr spaßig. Ich glaube auch, das ist mehr so eine Art Verfremdungseffekt. Ja, okay. Ja. Also um es mit der Brechtschen... Jetzt sind wir wieder bei Brecht. Wobei es hier auch eine Szene gibt, wo gebrochen wird in diesem Film. Also wir sind da nicht weit weg jetzt. Ja. Ja. Du meinst, wo das Erbrechen da so rumliegt? Genau. Ob ich wohl je wieder After Eight essen kann, ich weiß nicht. Jetzt auch wegen des Mintplätzchen? Ja. Ich finde, das ist ohnehin schon so... Magen von innen nach außen kehrend. Ja, du After meinst, Eight, oder? Ja. Nee, ich finde After Eight ziemlich lecker, aber also ich mag wirklich gerne After Eight, aber ich fand diese Szene war wirklich schon, die war schon sehr gegen den guten Geschmack eigentlich, diese Episode. Vielleicht ist die Szene ja wirklich das Gegenstück zu der Mitte des Films. Wo die Mitte des Films so abgedreht ist, dass kein Schwein mehr hinterherkommt, ist die Szene so plump. Kreatürlich, wenn ihr versteht, was ich meine. Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Sie kommt aus der ganz unteren Schublade von Humor. Ja. Okay, das können wir, das denke ich auch, ja. Es geht einfach darum, sich irgendwie darüber lustig zu machen, dass irgendwas anderes eklig ist. Will ich aber gar nicht sagen. Ich finde nicht, dass das Lustige an der Szene ist. Das Lustige an der Szene ist, wie die Restaurantleiterin damit umgeht. Ja, das ist das Lustige daran. Dass es einfach so völlig leger hingenommen wird. Ja, noch ein Eimer. Im Grunde genau die Umkehrung von der Szene, die ihr in Italienisch für Anfänger beschrieben habt. Das ist Service vom Feinsten. Ja. Noch ein Einwand für Monsieur. Ja, ja, aber na, so ist das. Und ich denke aber, über Monty Pythons Humor lacht man oder lacht man nicht. Also ich denke, das kann man schwer jetzt irgendwie den... Obwohl ich ja finde, dass die auch immer so zwei Ebenen haben, die immer so irgendwie... Einmal quasi dieser ganze Travestie-Effekt, dass sich die Hälfte der Truppe andauernd in Frauenkleidern da umhampelt. Was hier in einer deutschen Synchro durch die extrem nervigen Frauenstimmen nochmal verstärkt wird. Ist das im Englischen nicht so? Reden die ja nicht mit hohen Stimmen. Ja, doch, in hohen Stimmen schon, aber ich glaube, das ist im Deutschen noch mal ein bisschen extremer. Die haben ja auch, selbst wenn die als Männer auftreten, sind die Stimmen ja teilweise in der Synchro so stark überzogen, dass man das bei den Frauen halt noch stärker machen muss. Auf jeden Fall habe ich mich halt gefragt, ob nicht vielleicht, also auch im Original, ob dieses über die Spitze gehen mit gewissen oberflächlichen, visuellen, direkt greifbaren Sachen nicht irgendwie nötig ist, um diese extrem radikale, geschmacklose Art von Humor irgendwie unterzubringen. Das kann sein. Du meinst, das ist also so in buttergepackte political incorrectnesses. Ja, genau. Das Transportmittel. Das Medium. Planes, Trains und Automobiles. Unglaublich. Ja, so ansonsten könnte man vielleicht noch sagen, danke, dass ihr alle da wart. Die Vorstellungen waren super gefüllt. Also alle drei. Gut, dann würde ich sagen, kündigen wir jetzt an, worüber wir das nächste Mal sprechen. Genau, dann ab jetzt kündigen wir nicht mehr an, was wir hier die nächste Woche zeigen werden. Weil die Podcasts ja eh immer erst viel zu spät kommen, sondern wir kündigen an, worüber wir das nächste Mal sprechen werden. Und die ganz Pfiffigen unter euch werden sich denken können, wann das dann ist. Oder sie gucken auf www.lichtblick-kino.de ins Programm und finden dann raus, wann der Film hier in Paderborn läuft. Das ist eine Regelung, mit der wir alle leben können, glaube ich. Hoffe ich. Wenn nicht, schickt uns gerne Beschwerden an blickkontakt.ww@live.de. Also, wir besprechen beim nächsten Mal... Bring a baby im englischen Original, darauf hast du gewartet, ne? Ja. Ja, some like it hot. Auf Deutsch? Im deutschen Original, weil ich übrigens heißt. Dann bin ich weiter. Und Monkey Business. Auch bekannt als Monkey Business. Genau, die besprechen wir beim nächsten Mal. Und ja, vielleicht hat sich bis dahin auch Oliver wieder blicken lassen. Wollen wir sehen. Gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wir hören uns. Ja.